Wenn wir die Sünd aus dem Gesetz erkennen, so schlägt es das Gewissen nieder. Doch ist das unser Trost zu nennen, dass wir im Evangelio gleich wieder froh und freudig werden. Dies stärket unseren Glauben wieder. Drauf hoffen wir derzeit, die Gottes Gütigkeit uns zugesaget hat. Doch habe auch aus weisem Rat die Stunde uns verschwiegen. Jedoch, wir lassen uns begnügen, ihr weiß es, wenn es nötig ist, und brauchet keine List an uns. Wir dürfen auf ihn bauen und ihm allein vertrauen.